Erster Gott sagt, schlechte Hirten machen meine Schafe kaputt. Sie jagen sie weg. Zweiter Gott ist böse auf die Hirten von Israel. Sie haben nicht auf die Menschen aufgepasst. Jetzt bestraft Gott sie für ihre bösen Taten. Dritter Gott sammelt seine Schafe aus allen Ländern. Er bringt sie zurück nach Hause. Dort werden sie viele Kinder haben. Vierter Gott gibt ihnen neue Hirten. Diese Hirten passen gut auf sie auf. Niemand hat mehr Angst. Kein Schaf geht mehr verloren. Fünfter, bald kommt ein neuer König aus der Familie von David. Er ist klug und tut das Richtige. Er ist ein guter Herrscher. Sechster, in dieser Zeit ist Juda sicher. Israel wohnt ohne Angst. Sein Name ist, Gott macht uns gut. Siebter, die Menschen sagen bald etwas Neues. Sie sagen nicht mehr, Gott hat uns aus Ägypten geholt. Achter, sie sagen, Gott hat uns aus dem Norden geholt. Er hat uns aus allen Ländern nach Hause gebracht. Neunter, Jeremia ist sehr traurig wegen der Propheten. Sein Herz tut weh. Er zittert wie ein betrunkener Mann vor Gott. Zehnter, das Land ist voller böser Menschen. Das Land ist trocken und traurig. Die Menschen tun nur schlechte Dinge. Elfter, die Propheten und Priester sind böse. Sogar im Haus von Gott tun sie Schlechtes. Zwölfter, ihr Weg wird glatt und dunkel sein. Sie werden hinfallen. Gott schickt ihnen großes Unglück. Dreizehnter, die Propheten in Samaria waren dumm. Sie haben zu falschen Göttern gebetet. Sie haben das Volk belogen. Vierzehnter, die Propheten in Jerusalem sind noch schlimmer. Sie lügen und helfen bösen Menschen. Sie sind sehr schlecht. Fünfzehnter, Gott gibt diesen Propheten bitteres Essen. Er gibt ihnen giftiges Wasser. Sie haben das ganze Land böse gemacht. Sechzehnter, hört nicht auf diese Propheten. Sie erzählen euch nur Lügen. Gott hat nicht mit ihnen gesprochen. Siebzehnter, sie sagen zu bösen Menschen, alles wird gut. Sie sagen, euch passiert nichts Schlimmes. Aber das stimmt nicht. Achtzehnter, wer hat wirklich mit Gott gesprochen? Wer hat seine Worte wirklich gehört? Neunzehnten, Gottes Zorn kommt wie ein großer Sturm. Der Sturm trifft die bösen Menschen hart. Zwanzigster, Gott hört nicht auf, bis er alles getan hat. Später werdet ihr das genau verstehen. 21. Gott hat diese Propheten nicht geschickt. Aber sie sind trotzdem losgelaufen. Er hat nicht mit ihnen geredet. 22. Wenn sie meine Worte gehört hätten, würden sie helfen. Sie würden die Menschen von bösen Wegen wegbringen. 23. Bin ich nur ein Gott in der Nähe? Nein, ich bin auch in der Ferne da. 24. Kann sich jemand vor mir verstecken? Nein, ich sehe alles. Ich bin im Himmel und auf der Erde. 25. Gott hört die Lügen der Propheten. Sie sagen, ich habe einen Traum gehabt. 26. Wie lange machen sie das noch? Diese Propheten denken sich nur Lügen aus. 27. Sie wollen, dass mein Volk meinen Namen vergisst. Sie erzählen sich gegenseitig falsche Träume. 28. Wer einen Traum hat, soll ihn erzählen. Aber wer mein Wort hat, soll die Wahrheit sagen. 29. Mein Wort ist wie ein heißes Feuer. Es ist wie ein Hammer, der Steine kaputt macht. 30. Gott ist gegen diese Propheten. Sie stehlen Worte von anderen Menschen. 31. Gott ist gegen Propheten, die nur so tun. Sie sagen, Gott hat das gesagt. Aber es stimmt nicht. 32. Gott ist gegen Propheten mit falschen Träumen. Sie lügen und machen das Volk wirr. Sie helfen niemandem. 33. Die Leute fragen, was ist die Last von Gott? Sag ihnen, ihr seid die Last. Ich werfe euch weg. 34. Wenn jemand sagt, das ist die Last von Gott. Dann bestraft Gott diesen Mann und seine Familie. 35. Fragt lieber, was hat Gott geantwortet? Oder, was hat Gott heute gesagt? 36. Sagt das Wort Last nicht mehr. Ihr habt die Worte vom lebendigen Gott falsch benutzt. 37. fragt den Propheten, was hat Gott dir gesagt? Was war seine Antwort? 38. aber ihr sagt immer noch, die Last von Gott. Gott hat euch das verboten. 39. darum hebt Gott euch hoch und wirft euch weg. Er wirft euch und die Stadt weg. 40. ihr werdet für immer Schande haben. Die Menschen werden eure Schande nie vergessen.